Das Thema setzt sich als bekannt voraus. Im Grunde jetzt 6 Kapitel haben, wenn es euch nicht so lang wird. Also im ersten Teil nochmal was zum Charakter des Nationalsozialismus, was war das eigentlich und was ist das zum Zusammenhang von regressivem Antikapitalismus und Antisemitismus, wäre dann das zweite. Und dann die Frage, Deutschland heute, ist es eigentlich eine ganz normale Nation? Also reicht es, antinational zu sein? Im nächsten Kapitel dann nochmal die Frage, war der Nationalsozialismus wirklich Faschismus? Ist er da, geht er in den Begriff auf? Dann zum Charakter des jüdischen Staates. Und das 6. Kapitel, im Grunde genommen das Übergreifende, in dem alles irgendwie zusammenläuft, ist, dass der Nationalsozialismus, so jedenfalls die These, deswegen unverstanden ist, weil das Kapital unverstanden ist. Unverstanden ist, was eigentlich das Kapitalverhältnis ist. Also, zum Charakter des Nationalsozialismus. Das hier ist ein Flugblatt der NSDAP von 1930, mit dem sie Wahlkampf gemacht hat. Also Deutschland erwache, es wird geschildert am Anfang die Verzweiflung und die Not der Arbeitslosen. Und dann wird über 4 Seiten lang aufgezählt, mit Name und Hausnummer, welche Bonzen wie viel einstecken. Also der und der Aufsichtsrat von IG Farben steckt so und so viel 100.000 Reichsmark ein. Und der Boss der Deutschen Bank kriegt so und so viel. Und der ehemalige Minister kriegt eine Pension ohne Ende. Und das geht über 4 Seiten. Das endet dann, damit diese Ausbeutung garantiert aufhört, entscheide dich für die Partei Adolf Hitlers, werde Mitglied der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei. Also hier kämpfen auch welche gegen den Kapitalismus, Ausbeutung stoppen, Kapitalismus zerschlagen. Ist ja nicht ganz unsympathisch, die Losung. Man beachtet diesen starken Arbeitsmann, der dieses Dollarzeichen zerschlägt, der wird uns noch öfter begegnen. Hier ist man auch gegen Kapitalismus, Arm trotz Arbeit, Kapitalismus zerschlagen. 1. Mai. Die Zähne zeigt, wer das Maul aufmacht, aufstehen gegen globalen Kapitalismus. Und spätestens jetzt, wenn man weiterliest, spätestens jetzt wird einem klar, irgendwas ist da komisch, ne? Nationaler Sozialismus jetzt. Die Seite, die da beworben wird, www.antikap.de, die gibt es noch, die wird seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr bedient, aber es lohnt sich da mal reinzugucken, weil das ist der Versuch, so einen Nazi-Antikapitalismus theoretisch irgendwie zu fundieren. Das ist schon einige Jahre alt, vom Juni 2005, aus dem Beschluss des Vorstands einer Jugendorganisation. Die Entwicklung einer radikalen Kapitalismuskritik ist eine Aufgabe, welcher wir uns stellen müssen. Unsere Ablehnung der kapitalistischen Verhältnisse muss grundsätzlich sein. In dem Maße, wie der Kapitalismus dem Einzelnen seine Würde nimmt, zerstört er jede menschliche Gemeinschaft. Der Kapitalismus verkürzt die Vielfalt menschlichen Wesens auf das Wirtschaftliche, Nützliche und Triebhafte. Solid ist der Junge Nationaldemokraten Bundesvorstand, Juni 2005. Ich empfehle, den Hitler zu lesen. Mit 3 Klicks im Netz hat man die PDF-Datei, also 700 Seiten Geschwurzel. Wer es sich nicht antun will, volles Verständnis, aber die ersten 70 Seiten sollte man wirklich lesen, weil in den ersten 70 Seiten beschreibt er nämlich, wie er als junger Mensch politisch sozialisiert wird. Und er kommt als ganz junger Kerl, und er ist ja wirklich ganz unten nach Wien, und er erlebt, muss sich mit Hilfsarbeiten durchschlagen und erlebt das Elend in den Arbeiter- und Arbeitslosenhaushalten und ist empört. Er empört sich über die Verhältnisse und sagt, das kann nicht sein, da muss man was ändern. Und deswegen sagt er auch, meine Bewegung, die soll keine Bewegung der Satten und Selbstzufriedenen sein. Das muss eine Bewegung der Empörten sein, die nicht einverstanden sind mit den Verhältnissen. Die Leidgequälten und Friedlosen, die Unglücklichen, die Unzufriedenen zusammenfassen. Das soll meine Bewegung sein. Hitler ist ein Freund der Gewerkschaften. Er sagt nämlich, das ist eine sehr interessante Stelle, er empört sich über das Elend der Arbeiter und der Arbeitslosen, dann sagt er, und dann habe ich die Gewerkschaften kennengelernt. Und die Gewerkschaften sind gut, weil die Gewerkschaften nämlich was tun gegen dieses Elend. Und man muss was tun gegen dieses Elend. Und dann sagt der Hitler, da habe ich einen Fehler gemacht. Und da muss ich mich korrigieren. Weil ich habe dann durch die Gewerkschaften habe ich die Sozialdemokraten kennengelernt. Und die Sozialdemokraten, die hasst er. Und warum hasst er sie? Weil sie antinational sind und jüdisch durchsetzt. Und dann sagt der Hitler, habe ich einen Fehler gemacht, weil ich die Sozialdemokraten gehasst habe, habe ich angefangen, die Gewerkschaften zu hassen. Das ist aber falsch, da muss ich mich korrigieren. Die Gewerkschaften sind gut, man muss sie nur vom schädlichen und zersetzenden Einfluss der jüdisch durchsetzten und antinationalen Sozialdemokraten befreien. Die Gewerkschaftsbewegung erwirbt sich höchstes Verdienst, indem sie durch Beseitigung sozialer Krebsschäden sowohl geistigen als aber auch körperlichen Krankheitserregern an den Leib rückt und so zu einer allgemeinen Gesundheit des Volkskörpers mit beiträgt. Und das Finanzkapital ist für ihn ganz besonders wichtig. In dem Moment gibt es auch eine sehr interessante Stelle, wo er verstanden hat beim Vortrag, was das Finanzkapital ist. In dem Moment ging ihm ein Licht auf und ihm wurde klar, was für einen Charakter die Partei haben muss, die seine Partei ist. Mir stand die Entwicklung Deutschlands schon viel zu klar vor Augen, als dass ich nicht gewusst hätte, dass der schwerste Kampf nicht mehr gegen die feindlichen Völker, sondern gegen das internationale Kapital, in Klammer Banken, das steht auch im Original in eckigen Klammern, ausgefochten werden musste. Dass das internationale Börsenkapital nicht nur der größte Hetzer zum Kriege war, also Erster Weltkrieg, 1925 geschrieben, sondern gerade jetzt, nach des Kampfes Beendigung, nichts unterlässt, den Frieden zur Hölle zu verwandeln. Also Hitler, ein Kämpfer für den Frieden gegen das internationale Finanzkapital. Und das machen Nazis ja auch heute noch. Ne? Kapitalismus bedeutet Krieg, gemeinsam kämpfen gegen System und Kapital, freies Netz Süd. Also die nationalsozialistische Bewegung war eine antikapitalistische Bewegung. Das ist einem vielleicht so als linker Antikapitalist irgendwie nicht so ganz recht. Aber man muss es erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das ein ganz starker antikapitalistischer Impuls war. Und da heißt ja immer, ja, das war ja nur Propaganda. Das war ja nur Propaganda, im Grunde genommen waren das ja alles die Verbündeten des Großkapitals und die haben eben die Massen sozusagen hinters Licht geführt. Ein bisschen zu einfach die Sicht, denke ich. Es war eigentlich was anderes. Es war ein Antikapitalismus auf der Grundlage der Affirmation des Kapitals. Und das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist nämlich der ganz normale, hundsgewöhnliche Antikapitalismus, der einem auch heute im Massenbewusstsein begegnet. Man ist Antikapitalist und trotzdem affirmiert man das Kapital, weil man sich eine Welt ohne ein Kapital überhaupt nicht vorstellen kann. Wie geht es zusammen? Nochmal Hitler. Und ich bitte das jetzt immer schon ein bisschen im Hintergrund zu lesen mit dem, was einem heute, in anderen Worten natürlich, wir haben eine andere Zeit, aber was einem heute auch in Diskussionen oft begegnet. Er unterscheidet nämlich zwischen zwei Arten von Kapital. All diese Gedanken aber fußten noch, er erklärt öfter, wie er sich selbst entwickelt hat, dass er erstmal irgendwas noch nicht richtig erkannt hat und dann wurde es ihm immer klarer und so hat er öfter schon. Da geht es darum, wie ihm das mit dem Kapital immer klarer wurde. Alle diese Gedanken aber fußten noch auf der Meinung, meine Gedanken, dass das Kapital in jedem Falle nur das Ergebnis der Arbeit wäre. Diese Stellungnahme, also diese meine von mir vertretene Stellungnahme, konnte sich dann in zwei Grenzlinien halten. Erhaltung einer lebensfähigen, nationalen und unabhängigen Wirtschaft auf der einen Seite, Sicherung der sozialen Rechte der Arbeitnehmer auf der anderen. Den Unterschied dieses reinen Kapitals als letztes Ergebnis der schaffenden Arbeit gegenüber einem Kapital, dessen Existenz und Wesen ausschließlich auf Spekulation beruhen, vermochte ich früher noch nicht mit der wünschenswerten Klarheit zu erkennen. Dieses wurde nun auf das Gründlichste besorgt von Gottfried Feder. Zum ersten Mal in meinem Leben vernahm ich eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem internationalen Börsen- und Leihkapital. Nachdem ich den ersten Vortrag Feders angehört hatte, zuckte mir auch sofort der Gedanke durch den Kopf, nun den Weg zu einer der wesentlichsten Voraussetzungen zur Gründung einer neuen Partei gefunden zu haben. Also verstanden zu haben, dass es ein gutes Kapital, das auf Arbeit beruht, gibt und ein böses Kapital, das auf Spekulation beruht, das ist sozusagen, da knackt es bei ihm, da schnackelt es bei ihm und jetzt weiß er, was für eine Partei er braucht. In einem Buch, das 1941 erschienen ist in Deutschland, ist nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, dieses nationalsozialistische Verständnis von Kapital und von Arbeit. Deutschland wandte sich gegen den Kapitalismus, nicht gegen das Kapital. Denn Kapital kann ja nur aus Arbeit entstehen. Und es ist nicht einzusehen, warum es weniger daseinsberechtigt sein soll als die Arbeit selbst. In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr Fron. Die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen, ist heute so selbstverständlich geworden. Gegen den Kapitalismus, aber nicht gegen das Kapital. Der Mensch hieß Anton Zischka, der hat bis Anfang der 90er gut gelebt. Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei, Leipzig 1941. Die Nazis haben das bekanntlich auf diesen sehr griffigen, eingängigen Punkt gebracht. Es gibt das schaffende und das raffende Kapital. Nun weiß jeder heute, dass man das nicht mehr sagen darf, weil das haben die Nazis ja gesagt. Aber die Denke, dass es zwei Sorten von Kapital gibt, eines, das auf ehrlicher Arbeit beruht und eines, das auf Spekulation und Lügenbetrug beruht, die ist doch weit verbreitet. Also eigentlich ein Irrsinn, aber mit diesem Irrsinn lebt das Alltagsbewusstsein. Nämlich, dass ausgerechnet das Kapital mit dem Kapitalismus nichts zu tun haben soll. Das hängt damit zusammen, weil es keinen Begriff von Kapital gibt, keinen wirklichen, kritischen Begriff von Kapital gibt. Das ist eine Umfrage, die ist jetzt 2 Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu dieser Welt. 48%, also die Hälfte sieht das genauso. Ja? Und über ein Drittel ist unentschieden, weiß nicht. Und nur ein knappes Fünftel sieht das nicht so. Also eine sehr breite antikapitalistische Stimmung. Das war mal ganz anders. Ich erinnere mich an Zeiten in ehemaligen Westdeutschland, wenn du da nur das Wort Kapitalismus im Mund genommen hast, dann warst du schon entlarvt als ein Agent von Moskau und Ostberlin, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwandern wollte, weil es gab bei uns keinen Kapitalismus. Bei uns gab es die soziale Marktwirtschaft und das war was vollkommen anderes. Also die Zeiten haben sich schon geändert und man könnte als alter Kapitalismuskritiker natürlich sagen, hurra, klasse, die Massen haben es kapiert. Aber es ist bei näherem Hinsehen leider nicht so, denn das, was da unter der Überschrift Antikapitalismus firmiert, ist hochproblematisch. Hat nämlich sehr viel mit dieser Denke zu tun, dass das Kapital ja eigentlich Natur sei. Also dieser spontane Antikapitalismus, der empört sich zwar über die Folgen dieses warenproduzierenden Systems, finde ich übrigens einen treffenderen Begriff noch für den Kapitalismus, also über die Folgen wie Ausbeutung, Verarmung, Krise und so weiter, darüber empört er sich, aber die Grundlagen affirmiert er. Also Ware, Wert, Arbeit, Geld, Kapital, Staat, das ist doch Natur. So muss doch die Welt eingerichtet, kann doch gar nicht anders sein. Und wenn eine Welt, die so eingerichtet ist, weil es doch gar nicht anders geht, als dass wir alle uns immer verkaufen müssen, arbeiten gehen müssen, um kaufen zu können, weil wir sonst nicht leben, ist doch, wie soll das Leben anders organisiert sein? Wenn es also Natur ist, und es aber trotzdem zu Krisen, Verarmung, Ausbeutung und so weiter kommt, ja, dann kann es mit dieser Grundlage der Gesellschaft nichts zu tun haben. Dann muss es ja irgendwelche Kräfte geben, die über unglaubliche Macht verfügen, die im Geheimen arbeiten und die unglaublich gierig sind und die unglaublich bösartig sind. Weil mit den Grundlagen des Systems kann es nichts zu tun haben. Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Das ist nichts Besonderes. Also genau dieser Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ermöglichte ja die Koexistenz der kapitalistischen Strukturen, weil es heißt ja dann immer so, ja, aber es gab doch da die Konzerne, die haben doch ihre Profite gemacht und so weiter, dann war das doch nicht antikapitalistisch, nur ja. Das war ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Natürlich musste das weiter. Die Betriebe müssen doch Gewinn machen. Wie soll das sonst funktionieren? Und es gab die NS-Volksgemeinschaft. Das ging wunderbar zusammen. Das ging auch anderswo wunderbar zusammen, ohne jetzt einen Gleichstrich zu ziehen. Ja. Aber in der DDR gab es auch einen Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Ich empfehle sehr, das Wörterbuch der politischen Ökonomie des Sozialismus, Berlin, Dietz Verlag 1979. Vielleicht in Leipzig sind die Chancen vielleicht größer, dass es irgendwelche Eltern oder Großeltern noch im Keller liegen haben. Oder man findet es in einem Antiquariat. Ich empfehle es sehr. So eine Schwarte. Und da sind nun die ganzen Begriffe der politischen Ökonomie des Sozialismus drin, aufgeführt. Mal sehen, es sind alle zentralen Begriffe der Warenproduktion drin. Also die Ware selbst, die Konkurrenz, das Wertgesetz des Lohnsystems, der Wettbewerb und so weiter, sind alles drin. Und es hat immer nur die Vorsilbe sozialistisch. Also es ist kein Ausbruch gewesen aus der Warenproduktion, es ist kein Ausbruch gewesen aus der kapitalistischen Welt letztendlich. Aber es hatte den Anspruch, antikapitalistisch zu sein, ohne gleich zu sein. Also natürlich gibt es Riesenunterschiede zum Nationalsozialismus, aber diese Gemeinsamkeit, dass man auf der Grundlage der warenproduzierenden Gesellschaft bleibt und trotzdem glaubt, man sei gegen Kapitalismus, ist nichts Besonderes. Und das ist auch so eine Grundlage im linken antiimperialistischen Weltbild. Ne? Also da gibt es ja auch Kapitalismuskritik, die gibt es in Richtung USA, die gibt es in Richtung Westeuropa, aber die gibt es natürlich nicht in Richtung Iran, Russland, Syrien und so weiter. Was sollen das sonst für Länder sein als kapitalistische Länder? Aber auch da gibt es eben gutes und schlechtes Kapital. Und dieser spontane Antikapitalismus ist auf die Zirkulationssphäre fixiert. Also, wenn einer erfolgreich handelt, naja, da ist man halt neidisch. Aber dem Banker begegnet man dann bereits schon mit tiefem Misstrauen und gegen den Spekulanten, dann bricht der blanke Hass aus. Ja? Der blanke Hass. Also dieser spontane Antikapitalismus, der in der Produktionssphäre überhaupt nichts zu kritisieren hat, weil wie sonst denn anders gehen? Und sich auf die Zirkulationssphäre orientiert, also auf die, die da ihren Reibach machen. Dieser Antikapitalismus birgt das Potenzial zur Rebellion, aber zur konformistischen Rebellion, zur Rebellion auf der Grundlage der Verhältnisse, gegen die sie rebelliert. Und deswegen denke ich, ist es ganz vernünftig, diesen spontanen Antikapitalismus regressiven Antikapitalismus zu nennen. Und zwar regressiv, erstmal ganz einfach als Gegenteil von progressiv, also rückschrittlich, aber durchaus auch im Sinne der Psychoanalyse als Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe in der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren, primitiveren Reaktionen und in der Regel auch niedrigerem Anspruchsniveau, was der Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts dient. Es ist gut, wenn die Welt so einfach eingerichtet ist und ich auf die gute Seite gehören kann. Die Seite nämlich der ehrlichen Arbeit. Ja, dann wären wir beim zweiten Teil zum Zusammenhang eben dieses regressiven Antikapitalismus und des Antisemitismus. Dazu empfehle ich den Film Jud Süß zu sehen. Und zwar den Originalfilm von 1940. Der steht, glaube ich, noch auf YouTube, also im Originalfilm in Deutsch mit englischen Untertiteln. Es ist ja kein verbotener Film. Ein sogenannter Vorbehaltsfilm. Also man kann ihn nicht einfach so im Kino sehen, ja gut so, aber zu bestimmten Anlässen kann man diesen Film sehen. Der Film zieht 1940 19 Millionen Menschen in die Kinos, so viel wie vorher nie. Und dieser Rekord wird auch erst in den 60er Jahren in der alten BRD dann wieder übertroffen. Der handelt am Hofe eines Herzogs von Württemberg, hat ein historisches Vorbild, Josef Süß Oppenheimer. Und ja, ganz kurz, das ist die Hauptfigur, ein intelligenter, raffinierter Finanzmanager, der am Hofe dieses Herzogs zusehend Einfluss gewinnt. Und warum gewinnt er Einfluss? Weil der Herzog in Geldschwierigkeiten kommt, immer wieder ist er in der Klemme. Und dieser Finanzmanager hat die erstaunlichen Tricks und verhindert eine Staatskrise nach der anderen, indem er dem Herzog immer wieder Geld schafft. Dementsprechend steigt sein Einfluss im Herrscherhaus. Also in moderner Sprache ausgedrückt, dass der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst und wächst und wächst. Dieser Finanzmanager ist Jude, er hat seine Hintermänner und die arbeiten dann schon etwas direkter. Man sieht ihnen hier die reine Gier ins Gesicht geschrieben, die bereichern sich am Staatsschatz. Die reine Gier. Im Windschatten dieses intelligenten, raffinierten, geschmeidigen Managers, der es mit der politischen Macht so gut kann. Und das Gegenbild zu dieser Raffgier ist das da. Hier sieht man den ehrlich arbeitenden deutschen Handwerksmann, inklusive züchtig waltender Hausfrau, und die sind betrogen. Die sind betrogen. Also klar, irgendwoher muss das Geld, das die raffgierigen Raffen ja herkommen. Und das wird vom Volk genommen. Und im Film sieht man auch Demonstrationen, da sieht man Aufruhr, da klirren Fensterscheiben. Das sind junge Leute, die sich über ihr Elend emporen und die ein besseres Leben wollen. Auch da versteht man, was Nationalsozialismus war. So. Und das sind nun die ehrlich arbeitenden und Betrogenen. Man sieht die Mauer, die eingestürzte Mauer. Das hängt damit zusammen, dass der Finanzjude vorbeikam und den Zins verlangt hat und sie konnten ihn nicht zahlen. Und daraufhin lässt er dann ihr Haus einreißen. Also von diesem Gegensatz, hier die gierige Raffgier und dort die ehrliche und betrogene Arbeit, lebt dieser Film. Am Ende wird der Jude dann hängen, zur tiefen Befriedigung des umstehenden Volkes, weil genau das war es, was sie wollten. Und es gibt natürlich auch einen positiven Helden dieses Films, der sozusagen mobilisiert gegen den verderblichen Einfluss der Juden. Und in der Schlüsselszene sitzen sie da so im Keller und er hält eine flammende Rede und dann fällt dieser Satz, wie die Heuschrecken fallen sie über uns her, die Juden, und dann springen sie auf und sagen, jawohl, so ist es, genau so ist es, und jetzt lassen wir uns nicht mehr bieten und jetzt nehmen wir den Kampf auf. Es hat meine Gewerkschaft Verdi vor einigen Jahren eine Broschüre herausgegeben, die den Anspruch hat, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären. Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur, die exzessiv mit dieser Heuschreckenmetapher arbeitet. Also man sieht, wie die Heuschrecken hier aus der Ferne kommen und über uns herfallen. Sind dann jetzt nur ein Bild, ich könnte noch viel mehr bringen. Ja, man sieht hier, man kann schon gar nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken, die sich an Fabriken, an Wohnungen, an allem eben bereichern. Man sieht ihnen die Gier ins Auge geschrieben. Ist aber jetzt nicht nur so in Gewerkschaftskreisen so ein Weltbild, das hier eine bürgerliche Zeitung, Süddeutsche Zeitung, da ging es um Wohnungen in Dresden, hier sieht man auch die Heuschrecke, was die da einrichtet. Aber nicht nur bürgerliche Kreise, die dieses Plakat gemacht haben, halten sich sicher für ganz besonders revolutionär und links. Heuschreckenalarm, Mieten rauf, nicht mit uns ihr Schweine, heraus zum revolutionären 1. Mai. Also, sind natürlich alles keine Nazis. Da ich aus Stuttgart komme, muss ich was vom Bahnhof erzählen, kommen wir auch dazu. Dieses Foto ist entstanden auf der ersten Demonstration, nachdem für die Gegner des Projekts falsch ausgegangenen Volksentscheid. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid, als sogenannt, wäre anders ausgegangen, wäre dann auch so genannt, na gut, ist egal. Aber jedenfalls, entschieden hat nicht das Volk, entschieden haben Kapital, Spekulanten und Heuschrecken und mit ihren Millionen und irregeführte, belogene und betrogene Bürger. Es ist immer wieder das gleiche Bild. All die Verdi-Leute, die Redakteure in der Süddeutschen, die vermeintlich Linksradikalen oder die Stuttgart 21 Demonstranten sind natürlich keine Nazis. Und das wäre natürlich auch von der Analyse her falsch, und es wäre auch auf der persönlichen Ebene absolut daneben, den Leuten zu sagen, ihr seid Nazis. Aber in gewisser Weise wäre es einfacher, sie wären Nazis. Dann könnte man es nämlich sozusagen schneller fassen. Das Problem ist, dass es höchst problematische Denkmuster gibt, die sich durch die ganze Gesellschaft ziehen, von ganz rechts nach ganz links, in der vermeintlich so guten Mitte überall verbreitet sind. Und diese Denkmuster sind das Problem, diese Denkmuster. Diese Bedrohung durch dieses Finanzkapital, das vorwiegend auch als ausländisches Finanzkapital ist, als ausländisches Finanzkapital fantasiert wird, dieses Gefühl ist weit verbreitet. Aber weil die Wagenknecht genannt wurde, habe ich jetzt noch schnell die Folie reingeschmuggelt von der Sarah. Das ist auch wirklich sehr bezeichnend. Sie saß im Saarland im Podium mit einer Sprecherin von einem saarländischen Unternehmerverband. Und da haben sie also diskutiert über die Krise und über den Euro und über alles und so weiter. Und jetzt schreibt die Zeit dazu Folgendes. Verblüffend ist, was hier nicht passiert. Keiner buht, keiner wird laut, keiner ruft dazwischen, keiner brodelt vor Wut. Dabei klagt Sarah Wagenknecht nun schon minutenlang über das marode System, die Profiteure des Finanzcasinos und die Geiselnahme der Gesellschaft. Sie verlangt, gierige Banken an die Kette zu legen, die Steuern zu erhöhen, die Zinsen zu senken. Und ein ganzer Saal voller Kapitalisten lauscht höflich interessiert und schweigt. Da klingt zeitweise die Unternehmerin wie die Linke und umgekehrt. Beide halten wenig von der Euro-Rettung, beide fürchten die weitere Integration Europas und beide verbindet ein tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung. So viel zum entschiedenen Klassenstandpunkt. Klasse gegen Klasse. Also dieses diese Vorstellung, dass es Gierige gibt, die uns auf der Tasche liegen, die lebt ja von diesem eingebildeten Wir. Und dieses Wir, das sich das einbildet, ist immer das Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. So, das ist ihr Selbstbild. Jud Süß, deutscher Arbeitsmann, süchtig waltende Hausfrau, sind betrogen, die ehrlich arbeiten. Wir sind das. Wir werden von den Gierigen bedroht, die uns auf der Tasche liegen. Das nennt man das regressiv-antikapitalistische Ressortiment. Das ist eine Karikatur aus dem Stürmer, aus dem Nazi-Hetzblatt. Was sehen wir hier? Einen fetten Geldsack, der auf einem fetten Geldsack sitzt. Und dieser Geldsack auf dem Geldsack hat nun eindeutig karikaturhaft jüdische Züge, ne? Die Nase, die Lippen. Und sieht sofort jeder, ah, das ist ein Jud, das ist ein Jud. Und darunter steht, kannst es schlecht lesen, ich lese es vor, der Gott des Juden ist das Geld und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Dieses Bild funktioniert vollkommen ohne jüdische Nase oder jüdische Merkmale. Wird man beim besten Willen hier nichts Jüdisches finden. Aber der fette Geldsack, der zum König des Geldes werden will, der nach Profit giert und nichts anderes im Kopf hat wie Geld, Geld, Geld, der erscheint hier genauso. Und dieser regressive oder oberflächliche Antikapitalismus, der gipfelt regelmäßig in einer zentralen Frage. Und das ist eigentlich die zentrale Frage des falschen Antikapitalismus. Und die geht so. Also Geld regiert die Welt. Das weiß doch jeder. Und es ist ja irgendwo auch nicht falsch. Ja? Also auf so einer gewissen Alltagserfahrung ist es ja nicht falsch, dass Geld irgendwie die Welt regiert. Aber jetzt, Leute, bleibt doch nicht stehen dabei, sondern seid kritisch und fragt nach. Und fragt nach, wer regiert denn eigentlich das Geld? Und das ist die zentrale Frage des regressiven Antikapitalismus. Hier, man sieht es mit den 99 auf einer kleinen Kundgebung von Occupy-Leuten, kann man sagen, ja, irgendwelche Spinner am Rande oder so. Nee, auch diese Frage zieht sich genauso durch die ganze Gesellschaft hier, der Spiegel, mit genau der gleichen Schlagzeile. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Dieses Bild, da sind die einen, die regieren das Geld und da sind die anderen, die müssen darunter leiden. Auch im klassischen Bild, klassisch linken Bild vom Kapitalisten und Arbeiter drin. Oder wir zahlen nicht für eure Krise. Ihr seid die, die die Krise gemacht haben. Wir haben nichts damit dran, weil da scheint das Bild durch. Das Kapital ist irgendwas da oben und wir sind das Gute da unten. Dazu kommen wir im letzten Abschnitt nochmal etwas näher. Ja, und es ist halt ein saugutes Gefühl, zu der großen Mehrheit der Guten zu gehören. Zu den 99%, die einfach die Guten sind und auf der richtigen Seite stehen. Da kann man sich wohlfühlen. Die Dame hier ist gar der Meinung, sie selber sei die 99%. Ja, das ist doch ein geiles Gefühl. Ja? Und der Herr ist nicht nur 99%, der ist auch noch wütend dazu. Ja, da geht es einem doch gut, ja, wenn man so auf der richtigen Seite steht. Ne? Und in diesem Bild, und das ist das Problematische, und da vergeht einem dann auch das Lachen, ja, in diesem Weltbild steckt latent ein Vernichtungswunsch drin. Auch wenn dieser Vernichtungswunsch den allermeisten noch gar nicht zum Bewusstsein gekommen ist. Aber genau darum geht's. Und wenn die Welt so eingerichtet ist, dass es 99% ehrlich Arbeitende und deswegen Betrogene gibt und 1% Gierige am Unglück der 99% schuld sind, ja, dann ist es vollkommen logisch, dass dieses eine Prozent beseitigt werden muss, dann geht es uns wieder gut. Und deswegen ist es kein Zufall, dass auf einer Occupy-Demonstration eben das Schild erscheint, eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig, steht unten drunter noch. Dieses Transparent ist vor ein paar Jahren entstanden, während eines Streiks von Verdi bei der Telekom. Die, nochmal zu sagen, die Kollegen hatten alles Recht dieser Welt stinkesauer zu sein und zu streiken. Die sollten gleichzeitig länger arbeiten, die Löhne gekürzt kriegen und Stellen abgebaut kriegen. Also die hatten mit jedem Recht dieser Welt haben die gestreikt. So, und jetzt haben welche, nicht alle, aber welche haben dieses Transparent gemalt. Und was sieht man da? Man sieht also eine Heuschrecke, die sich, man kann es nicht lesen, die sich von Aktie ernährt, die frisst Aktien. Und das ist nun das Ungeziefer, das sich an der Börse herumtreibt. Und was ist nun der Wunsch? Es möge die starke Hand kommen, wahlweise der starke Führer, der starke Mann kommen. Und dieses Ungeziefer, das sich an der Börse herumtreibt, vernichten. Womit? Mit Gas. Ja, mit Gas. Und das alles, diese ganze Veranstaltung, ist extra sozialverträglich. Die Volksgemeinschaft lässt grüßen. So, jetzt unterstelle ich den Kollegen, die dieses Transparent gemalt haben, überhaupt nichts außer einem. Dass sie überhaupt nicht gecheckt haben, was da aus ihrem Bauch raus, unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns, in ihre Finger geflossen ist und zum Transparent wurde. Weil das ist das Problem, was im Bauch ist. Das ist das Problem, der spontane Bauch-Antikapitalismus, der unreflektierte, spontane Antikapitalismus, der sich nur vorstellen kann, die Welt müsse so eingerichtet sein, dass uns einige wenige Gierige uns ehrliche betrügen. Der ist das Problem. Und der entsteht spontan. Ist dieser regressive Antikapitalismus gleich Antisemitismus? Ne. Heiß diskutierte Frage, die wir mit Sicherheit auch heute Abend nicht endgültig lösen werden. Ich benutze lieber das Bild von der schiefen Ebene. Ich glaube, man wird Leuten, die einfach mal sagen, irgendwelche, der Ackermann ist so gierig oder die Bankster sind schuld, dem schon zu sagen, er hätte ein entwickeltes antisemitisches Weltbild, halte ich für problematisch. Ich halte es für viel angebrachter zu sagen, du bist auf einer schiefen Bahn. Überleg dir mal, auf welcher Ebene du bist. Ganz unten ist dann irgendwo tatsächlich der antisemitische Sumpf und das Bild mit den Heuschrecken eben, die das Börsenungeziefer, das vernichtet werden soll, das war schon relativ weit unten. Aber wenn man auf einer schiefen Ebene ist, kann man auch wieder runterkommen von der schiefen Ebene, aber die Voraussetzung ist, dass man sich da dessen bewusst wird, dass man auf der schiefen Ebene ist. Wenn man nicht checkt, dass man überhaupt auf einer schiefen Ebene ist, wie soll man da runterkommen? Ich denke, das ist auch der Sinn und der Wert von Kritik auch, und Kritik müsste auch so angelegt sein, dass sie Menschen auch hilft, zu erkennen, dass sie auf schiefer Ebene sind und von schiefer Ebene wieder runter zu kommen. Aber dann schon sagen, im Antisemitismus wird dann dieser latente und oft noch unbewusste Vernichtungswunsch zunehmend im Laufe des Prozesses der Entfaltung von Antisemitismus, wird dieser Vernichtungswunsch dann zunehmend zum manifesten Vernichtungswahn. Da wir ja überhaupt nicht am grünen Tisch hier reden, sondern vor dem Hintergrund schlimmster historischer Erfahrungen, muss man sich das nochmal verdeutlichen. Welche Dynamik die Entfaltung dieses Wahns auch haben kann und schon hatte. Im Mai 28 kriegt die NSDAP 2,8% bei der Reichstagswahl. Nicht der Rede wert. Und im Januar 42 beschließt die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Das sind keine 14 Jahre, von 2,8% zur Organisation des Holocaust. Diese Dynamik steckt da drin und deswegen muss man so aufpassen. Deswegen muss man auch die kleinsten Tendenzen schon benennen und dagegen halten. Rasend schnell kann dieser Wahn um sich greifen. Und da haben wir ihn schon, ne? 2012 eine Demonstration beim Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und die Gier nach Geld zerstört die Welt steht da und da haben wir ihn schon, ne, mit der Hakennase und den Lippen. Und der Zeichner dieses Bildes, Sam Bautzan, ist mit Sicherheit zutiefst davon überzeugt, dass er ein ganz radikaler, ganz linker, konsequenter Kämpfer gegen den Kapitalismus ist. Oh, das ist doch alles lange her und jetzt leben wir doch im Jahr 2014 und Deutschland ist doch schon lange eine ganz normale Nation geworden. Na? Also, das Problem ist ja, dass Deutschland schon vor 33 keine normale Nation gewesen ist. Sonst hätte es ja, wie hätte es sonst zu dieser Entwicklung kommen können? Und da empfehle ich auch den Götz Ali mal zu lesen, warum die Deutschen, warum die Juden, da hat sich genau die Frage gestellt. Also ist ein Liberaler, man muss ihn auch kritisch lesen durchaus, ja. Aber er untersucht die deutsche Geschichte von Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1932 und erarbeitet dann so 5 Punkte raus, die in Deutschland eben besonders sind in diesem 19. Jahrhundert im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also 5 besonders wirksame in der ganzen Gesellschaft, in der Summe in der ganzen Gesellschaft wirksame antijüdische Strömungen. Also einmal das traditionelle religiöse Vorurteil, also der christliche Antijudaismus, dann diese ausgeprägte Fortschrittsangst der altständischen Kräfte, die gerade durch die Französische Revolution ja abgeschreckt wurden und bloß das nicht und zurück wollten. Und damit auch im Zusammenhang das auf staatliche Produktion statt auf Freiheit erpischte Bürgertum. Also man arrangiert sich dann mit Bismarck und mit dem Kaiser. Dann die ausgeprägte Fremdenfeindlichkeit der deutschen Nationalrevolutionäre. Man muss mal diesen ganzen Hass auf Franzosen und Juden lesen, der da unter denen, die damals mit Schwarz-Rot-Gold so rumgelaufen sind. Und die deutsche christliche Romantik. Und dazu empfehle ich Viktor Klemperer. Viktor Klemperer war ein Philologe, der in Dresden gelebt hat, Jude. Er konnte nur überleben, weil er mit einer nicht-jüdischen, arischen Frau verheiratet war. Er verwendet den Begriff selber, arisch. Die letzten Wochen in Dresden mussten sie dann völlig abtauchen. Unter abenteuerlichen Bedingungen haben sie das dann noch überlegt. Aber er war natürlich auch im Arbeitslager, wurde unheimlich, er hatte einen unheimlichen Druck und seine Frau auch. Und er hat in den knappen Stunden, die er noch hatte, neben dieser ganzen Zwangsarbeit, hat er dann nachts nicht so, sich noch vom Schlaf was abgeknapst und seine Notizen gemacht und hat es dann, nachdem er überlebt hat, auch veröffentlicht. Das Buch heißt Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des Dritten Reiches, Notizbuch eines Philosophen, eines Philologen, Entschuldigung. Und er kommt auch, ich kann es nur empfehlen, das auch zu lesen, er kommt auch drauf, dass es, weil er fragt sich genau, warum eigentlich in Deutschland, warum gerade in Deutschland? Er sagt, es gab eben diese engste Verbundenheit zwischen dem Nazismus und der deutschen Romantik. Alles, was den Nazismus ausmacht, sagt Klemperer, ist ja in der Romantik keimhaft vorhanden. Die Entthronung der Vernunft. Ja, also die Franzosen und die Engländer und so, die Vernunftmenschen, wir leben aber aus der Seele heraus. Die Animalisierung des Menschen, Grimms Märchen. Die Verherrlichung des Machtgedankens, des Raubtiers, der blonden Bestie. Das alles findet man in der deutschen Romantik. So wie anderswo halt nicht. Johann Gottlob Fichte, ein sehr wirksamer Philosoph des deutschen Idealismus, auch aus der Zeit, der die verschiedenen Völker untersucht und sagt, die Deutschen sind was ganz Besonderes. Wir sind das Volk schlechtweg, das Urvolk, das noch nicht verdorbene Volk. Und deswegen ist die deutsche Nation auch berufen dazu, die Welt wiederherzustellen, wieder zu gebären. Rieseneinfluss, Rieseneinfluss. Also dieser 8. Mai 1945, diese bedingungslose Kapitulation, kam halt nicht zustande, weil die Deutschen das so gewollt hatten, sondern kam gegen die Deutschen zustande. Ganz entschieden gegen die ganz große Mehrheit der Deutschen. Und dieses Bild wäre nie zustande gekommen, wenn es nach den Deutschen gegangen wäre. Ein wirklich sehr, wie ich finde, sehr berührendes Bild. Kinder geben die Schulbücher ab und an der Tafel steht, Nazi-Schulbücher müssen sofort in der Schule abgegeben werden. Schulz, Rektor. Die haben dann natürlich alle davon nichts mehr gewusst in den 50er, 60er, 70er Jahren. Hatten damit nichts zu tun. Aber eines haben sie immer gewusst und ich habe es als Kind und als Jugendlicher immer noch mitgekriegt. Sie haben ja gewusst, wir haben den Krieg verloren. Das war der Standardsatz. Ja. Und damit haben sie sich natürlich verraten. Ja. Es gab auch welche, die gesagt haben, ja, die Nazis haben den Krieg verloren. Gab es schon oder sogar mal, Gott sei Dank haben die Nazis den Krieg verloren, haben wir auch gehört. Aber das waren wenige. Der Standardsatz war, wir haben den Krieg verloren, bis in die 80er Jahre rein noch. Und damit hat man natürlich im Nachhinein noch bestätigt, dass man sich damit identifiziert hat. Ja, es war ja, sie haben tatsächlich den Krieg verloren. So war es, ja. Und in diesem Standardsatz haben sie sich natürlich verraten, obwohl sie ja eigentlich von allem anderen nichts gewusst haben. Das ist ja alles lange her, ja, und heute ist doch alles ganz anders. Na, ich weiß nicht. Das sind Ergebnisse einer kumulierten Stichprobe hier der Uni Leipzig von 2002 bis 2012. Die Leute kriegen 4 Aussagen vorgelegt, dann müssen sie immer sagen, lehne ich vollkommen ab, stimme ich ganz zu, so mittendrin, überwiegend und so weiter und so weiter. So, bei dieser Umfrage ist natürlich am interessantesten, jetzt unter dem Gesichtspunkt, welche Aussage wird vollständig abgelehnt? Wenn eine Aussage nur überwiegend abgelehnt wird, dann heißt es ja, naja, also irgendwas könnte ja vielleicht dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation könnte ich ja vielleicht doch anfällig sein, weil ich habe es ja nicht so völlig abgelehnt, habe ich es ja nicht. Und wenn man jetzt unter diesem Gesichtspunkt mal diese Stichprobe sich anguckt, dann heißt es, dem Satz, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Diesen Satz lehnt nur knapp die Hälfte aller Deutschen völlig ab. Den Satz, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnt auch nur knapp die Hälfte aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, lehnt nur ein gutes Drittel aller Deutschen völlig ab. Und wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, naja, dann sind es dann noch 16%. Das ist der Zustand heute. Heute in den Köpfen und Bäuchen. Ah, wir sind keine Nazis, aber, ne? Von Lichtenhagen bis Hellersdorf, Kontinuität. Naja, und die NSU-Morde sind halt nicht nur ein Problem des Verfassungsschutzes. Das ist so ein Aufruf, der damals kursiert ist, den will ich jetzt im Einzelnen auch gar nicht mehr vorlesen, der aber darauf hinwirkt, dass es halt nicht, der darauf hinweist, dass diese Vorstellung, es gäbe halt eine Verschwörung vom Staat und Nazis, dass die doch etwas beschränkt ist. Man könnte auch sagen, naja, das ist doch nicht überraschend, dass Teile des Verfassungsschutzes mit NSU verfilzt sind. Weil woraus rekrutieren sich denn die Sicherheitsbehörden? Aus Deutschen? Ist doch klar. Aus den Leuten, die so denken wie vorhin, wie die Uni Leipzig festgestellt hat, aus den Leuten rekrutiert sich doch dann auch ein Verfassungsschutz also. Naja, aber es gibt diesen Opferdiskurs, das ist ja alles Quatsch, weil wir sind ja eigentlich die Opfer und wir haben jetzt lang genug sozusagen über die Schande Deutschlands geredet und jetzt reden wir mal endlich darüber, was uns eigentlich angetan wurde. Wir wollen schlussendlich, wir wollen nicht ewig büßen und das mit der Auschwitzkeule können wir sowieso lang nicht mehr hören. Jetzt sind wir mal dran und dann die Wilhelm Gustloff. Also dieses Flüchtlingsschiff in der Ostsee, da hat sich ja Günter Grass unsterbliche Verdienste erworben und Dresden, man kennt es alles, oder jetzt diese unsägliche Fernsehserie, unsere Väter, unsere Mütter, die irgendwie komischerweise in den USA überhaupt nicht gut ankam. Und so haben wir letztendlich dann doch noch gesiegt. Ne? Am Holocaust-Mahnmal fiel dieser Satz, andere Völker beneiden uns um dieses Mahnmal. Den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und es hat nun nicht irgendwer gesagt, sondern der Eberhard Jeckel ist der führende Historiker in Deutschland. Ja? Und es hat auch nicht irgendwer geklatscht, sondern da hat die hochwohlanständige Elite um Mitte dieser Gesellschaft geklatscht. Andere Völker beneiden uns um dieses Mahnmal. Und so haben wir halt letztendlich doch noch gesiegt, ne? Weil wir sind ja so gut und man weiß zwar, dass man nicht mehr das sagen darf, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Das war ja nun nicht der Adolf, das war ja der Wilhelm, ja? Aber auch das darf man nicht mehr sagen, aber im Grunde genommen ist es doch die Denke, das sollen uns andere erstmal nachmachen, so toll zu reflektieren, ne? So toll unsere eigene Schande aufzuarbeiten und schon wieder sind wir die Besten. Also das zieht sich durch. Ja, und am deutlichsten wird es im vollkommenen Unverständnis von Antisemitismus. Bis heute die absurdesten Vorstellungen, was Antisemitismus sei. Man weiß im Grunde nur, dass es irgendwie bäh ist. Ja? Also Antisemitismus ist irgendwie bäh, aber was es ist, ist zu großen Teilen nicht verstanden. Und deswegen nur ein paar Hinweise, was Antisemitismus halt alles nicht ist. Ja, er ist keine Form des Rassismus, die halt, wenn ich halt was gegen Juden habe, dann bin ich halt ein Antisemit. Wenn ich was gegen Schwarze habe, bin ich halt ein Rassist oder so weiter. Nee. Ja. Oder er ist halt ein Vorurteil. Vorurteile sind schlimm und wir sind gegen alle Vorurteile. Ist halt ein Vorurteil. Man darf halt auch nichts gegen Juden haben. Oder die Herrschenden lassen sich Sünden führen, dem Volk Sündenböcke vor. Oder Antisemitismus ausschließlich rechts, ja, weit verbreitet. Oder sei es so etwas gar wie die Islamophobie, was auch immer das sein soll, ein idiotischer Begriff. Weil ein Phobiker ist ein Kranker. Ja. Und wer also eine Religion kritisiert, dass der krank sei, das erklären uns religiöse Fundamentalisten, egal aus welcher Ecke schon immer. Ja, und dass ausgerechnet nun auch Linke auf so einen irrsinnigen Begriff wie Islamophobie abfahren, hat was damit zu tun, dass die Linke seit Jahrzehnten ihre Religionskritik entsorgt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und es gibt diesen sekundären Antisemitismus, also diesen Hass auf die Juden, gerade wegen Auschwitz. Ja, weil sie sind ja jeder Jude, erinnert mich doch dran immer. Ja. Allein das da ist, erinnert mich doch dran. Der verstorbene israelische Psychoanalytiker Zvi Rex hat es auf diesen zynischen Satz gebracht, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Ja? 52-54% nach verschiedenen Umfragen der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass die Juden die Erinnerung an den Holocaust für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Also hat man was dagegen, weil sie ständig um Holocaust reden. Sekundärer Antisemitismus. Oder eben in den deutschen Meinungen über Israel. Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. 51% ja. Israel ist die größte Gefahr für den Weltfrieden. 2/3. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. 2/3. Aber Antisemit ist keiner. Nicht wahr, der Krass mit letzter Tinte. Israel will alles vernichten, die Sprengköpfe dorthin lenken, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist. Das ist irre. Ja. Das ist wirklich irre. Der Antisemit unterstellt dem Juden das, was ihm droht. Diese Plakate hingen in der ersten Hälfte der 40er Jahre an deutschen Litfaßsäulen. Ja. Der da ist schuld am Krieg. Ja. Das ist genau das. In ihrer Verdrehung der Realität unterstellt der Antisemit dem Juden das, was ihm droht. Augstein, die Regierung Netanjahu führt die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesanges. Naja, das hatten wir auch schon mal, Judas der Weltfeind, 20er Jahre. Also Kritik an den deutschen Zuständen heute kann sich eben nicht mit der Kritik der normalen kapitalistischen Kategorien Staat, Nation, Kapital erschöpfen. Also das geht halt nicht. Man muss eben berücksichtigen, dass wir in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft leben, so wie eben Deutschland bis 1932 eine pränationalsozialistische Gesellschaft war. Und in dieser postnationalsozialistischen Gesellschaft leben eben viele Elemente der NS-Volksgemeinschaft noch weiter fort. Nun, die sind ja nicht mehr hier im Landtag mit 4,8% ganz gescheitert, aber sie sind ja nach wie vor ein Problem, die NPD. Ja, Volksabstimmungen fordern die. Und ist euch das mal aufgefallen, je weiter man nach rechts im politischen Spektrum geht, umso häufiger wird die Forderung nach Volksabstimmungen. Die AfD will auch Volksabstimmungen. Wir sind das Volk, plakatiert die NPD. Naja, ein bisschen Propaganda natürlich schon dabei, aber alles nur Propaganda. So, war der Nationalsozialismus Faschismus? Ist er damit zu begreifen? Ja, nun, insbesondere unter vielen Linken ist es ja verpönt, vom Nationalsozialismus zu reden, weil es gibt natürlich auch einen Diskurs in der Mehrheitsgesellschaft, der von diesem Nationalsozialismus redet und diesen Sozialismus dann immer besonders betont, weil es eben da um eine Totalitarismustheorie geht, die letztendlich sagt, links ist gleich rechts und was die Rechten und die Linken sind alle das Gleiche, und dass man sich davon absetzen will und sagen will, da haben wir nichts zu tun, das ist ja auch okay, erstmal. Das ist auch verständlich. Trotzdem plädiere ich dafür, nicht, wenn man über den Nationalsozialismus redet, den Begriff Faschismus nicht zu gebrauchen, weil man damit zu viel verwischt. Zu viel verwischt. 1935 tagte ja in Moskau der 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale. Das war dann übrigens auch der letzte, aber das wusste man damals noch nicht. Und da hatte man ja nun eine riesige Katastrophe für die kommunistische Bewegung zu verarbeiten. Nämlich ausgerechnet in Deutschland, also in dem Land, auf dem man immer die größten Hoffnungen gesetzt hat, dass nach, also beginnend mit Lenin, dass nach Russland dann Deutschland nachzieht und es weitergeht mit der Weltrevolution. Ausgerechnet in dem Land ist nun diese Thälmannsche Kampfpartei, die ja 17-18% der Stimmen hatte und durchaus eine bestimmte Stärke hatte, ist nun sang- und klanglos verschwunden, ist in kürzester Zeit niedergemacht worden. Es waren einige ehrenwerte Leute, die Widerstand gemacht haben, Ehre ihrem Andenken. Ja. Aber man muss sagen, sie hatten ja keinen Rückhalt unter den Massen. Also es war eine katastrophale Niederlage, und jetzt musste die kommunistische Bewegung diese katastrophale Niederlage irgendwie verarbeiten. Und dann gab es eben den Versuch, diesen Faschismus irgendwie zu definieren. Da gibt es die berühmte Dimitrov-Formel, der manche ja heute noch anhängen, manche Linke heute noch anhängen, benannt nach Georgi Dimitrov, dem damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Internationale und später erster Partei- und Staatschef in Bulgarien. Und das ist die berühmte Definition: der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Das ist eine Definition, die ihr auch heute noch in antiimperialistischen linken Kreisen antreffen werdet. Also, dass man 1935 vielleicht noch vom Faschismus geredet hat, muss man den Leuten, glaube ich, nachsehen. Es gab nur die Erfahrung mit dem faschistischen Mussolini-Staat in Italien und man konnte 1935 nicht wissen, was die nächsten 10 Jahre passieren würde. Aber die offene terroristische Diktatur, naja, also für wen? Für wen? Die paar Juden? Die paar als Homosexuelle erwischte, in Anführungszeichen, die paar Behinderten, die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben, wie viel waren denn das? Für weit über 95% der Deutschen war das doch keine terroristische Diktatur. Für die Genannten war es eine terroristische Diktatur. Aber für die große Mehrheit doch nicht. Also für die nicht. Ja. Sieht man die Arbeiterklasse ihrem Führer zujubeln. Und die Zustimmung wurde auch nach der Machtergreifung immer größer. Gebröckelt ist es ja erst 42, 43 Stalingrad-Bombennächte. Aber das hatte ja mit äußeren Einflüssen zu tun. Irgendwann hat sich mal rumgesprochen, dass vielleicht was schief gehen könnte. Aber solange das gut gelaufen ist, ist doch die Zustimmung immer weiter gewachsen. Und deswegen, zumindest aus dem historischen Rückblick, muss einem klar sein, dass es einige sehr wichtige Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus gibt. Und auf denen muss man einfach bestehen. Also diesen ausgeprägten Rassismus, insbesondere gegen die, jetzt alles in Anführungszeichen natürlich zu sagen, slawischen Untervölker. Diese Blut- und Bodenideologie. Diese ganz starke Affirmation der ehrlichen Arbeit, auch diese Volksgemeinschaft, dieses Setzen auf die Volksgemeinschaft, was ganz anderes als der faschistische Mussolini-Staat, der auf den starken Staat setzt. Das macht der Nationalsozialismus gar nicht. Der setzt nicht auf den starken Staat, sondern auf die Volksgemeinschaft. Und dann natürlich, und als ganz zentraler Unterschied, dieser Vernichtungsantisemitismus, die Shoah. Ich erzähle zum Thema immer eine kleine Story aus meiner weiteren Familie. Da gab es eine Frau, Jüdin, die ist 1935 gerade noch rechtzeitig mit ihrem damaligen Mann, auch Jude, aus Mannheim ausgewandert nach Florenz. Also aus dem nationalsozialistischen Deutschland ins faschistische Italien. Ich habe die Frau noch kennengelernt, die ist in den 90er Jahren hochbetagt nach einem erfüllten Leben gestorben. Das ist der Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Warum schreiben die Arbeit macht frei über das Tor von Auschwitz? Kann sich doch niemand erklären. Also der normale Linke, der irgendwie die Position der Arbeit gegen das Kapital vertritt, Arbeit ist doch was Gutes. Wie kommen die darauf, das da drauf zu schreiben? Und auch der Marktwirtschaftsfan schon gar nicht, ja, der sagt so, Arbeit ist was Gutes. Naja, das hat eben damit zu tun, mit diesem exzessiven Bezug, auch mit dieser Identifikation mit der ehrlichen Arbeit. Ne? Auch ein Plakat aus der Weimarer Zeit, Wahlkampfplakat, Arbeiter der Stirn und der Faust, wählt den Frontsoldaten Hitler. Also die Arbeit. Erinnert euch vorhin an den Kapitalbegriff. Kapital ist ja gut, wenn es von ehrlicher Arbeit ist. Und das ist halt das Gegenbild, die gierige Raffgier. Also ich muss einfach nochmal darauf hinweisen, wer den Text noch nicht kennt, der ist ein zentraler Text von 1979 von dem Moshe Postone, Antisemitismus und Nationalsozialismus, 30 Seiten, auch als PDF schnell im Netz zu kriegen. Ist einfach ein Basic-Text, den man kennen muss. Keine Analyse des Nationalsozialismus, die nicht die Vernichtung des europäischen Judentums erklären kann, wird ihm gerecht. Die Vernichtung der Juden war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Sie wurden nicht aus militärischen Gründen ausgerottet oder um gewaltsam Land zu nehmen. Nicht wahr, während aus rein militärisch-imperialistischen Erwägungen dringend alle Kapazitäten dafür gebraucht werden, um Panzer und Material an die Ostfront zu schaffen, werden große Potenzen der Reichsbahn verwendet, um Auschwitz zu beliefern. Also das hat nichts mit irgendeiner imperialistischen Logik zu tun. Die Vernichtung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck. Vernichtung um der Vernichtung willen, ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte. Naja, und warum verdrängt die Traditionslinke seit 1945 diese Erfahrung? Das lässt ja eine traditionelle Linke gar nicht an sich rankommen. Und das ist auch logisch, das kann sie auch gar nicht, weil sie sich damit selbst aufgeben müsste. Denn die Basis des traditionslinken Weltbildes ist ja genau die. Es gibt uns da unten, die ehrlich arbeiten, wir sind gut, wir sind die Arbeiterklasse und das Volk, und dann gibt es da oben die Herrschenden und das Finanzkapital und die sind schlecht. Und diese Vorstellung ist eben mit der Shoah vollkommen zusammengebrochen. Wenn man Demokratie, also nur im Wortsinne versteht, nämlich als die Herrschaft des Volkes, ja, was war denn dann der Nationalsozialismus? Wer waren denn die 12 Millionen Wehrmachtssoldaten, die den Vernichtungskrieg im Osten geführt haben? Na, das war natürlich die deutsche Arbeiterklasse, weil es sind doch nicht vom Himmel gefallen. Es war die deutsche Arbeiterklasse. Und damit ist das traditionslinke Weltbild erledigt. Man muss es sich nur eingestehen, früher oder später. Die Arbeiterklasse ist kein revolutionäres Subjekt. Zum Charakter des jüdischen Staates. Also wer das Bild schon nicht verstanden hat, warum Arbeit macht frei über Auschwitz steht, der hat natürlich das Bild schon gar nicht verstanden. Also welche Bedeutung die Fahne eben des jüdischen Staates unter diesem Tor hat. Nie wieder. Bald ist ja wieder der 9. November, wir werden wieder nie wieder ohne Ende hören. Dass aber auch welche beschlossen haben, nie wieder Opfer sein zu wollen, das geht in viele Köpfe bis heute nicht. Was ist Israel? Israel ist ein Staat wie jeder andere. Keine Beweihräucherung Israels. In Israel gibt es Rassismus, Ausbeutung, Kapitalismus, Sexismus, Antisemitismus, ganz klar. Ja. Und Israel ist kein Staat wie jeder andere. Und diesen Doppelcharakter gilt es zu verstehen und auch auszuhalten. Ja. Israel ist kein Staat wie jeder andere, weil Israel eine Schutzfunktion hat für alle Juden weltweit gegen den Antisemitismus. Und jede Jüdin und jeder Jude, egal wo auch immer sie auf der Welt lebt, und wenn sie auch nie auch nur einen Gedanken daran hat, in Israel leben zu wollen, sie weiß, wenn es mal ganz hart kommt, kann ich nach Israel. Ja, aber man weiß ja, dass die israelische Siedlungspolitik an allem schuld ist. Jetzt muss man hier trennen. Also, ich glaube auch, dass die gegenwärtige israelische Regierung eine klügere Politik manchmal machen könnte, aber auf der Ebene der Realpolitik, darum geht es gar nicht. Es geht da auf der Ebene der Ideologiekritik, und die ist wichtig im deutschen Diskurs, geht es darum, dass das Wort Siedlungspolitik schon lange zum Schiffer verkommen ist. Man muss nur das Wort Siedlungspolitik fehlerfrei aussprechen können und schon ist man Nahostexperte. Ja? Wir müssen nur Siedlungspolitik zueinander sagen und wir haben ein geheimes Einverständnis, wir wissen doch, wer dran schuld ist. Und das ist die Rolle der Siedlungspolitik im deutschen Diskurs. Und ganz so einfach kann es ja nicht sein, also um auch mal auf die realpolitische Ebene zu kommen. Also wenn die Siedlungspolitik an allem schuld wäre, dann müsste es ja zumindest seit 2005 mit Gaza wirklich Frieden geben, weil Israel hat 2005 einen Herzenswunsch der Hamas und deutscher Friedensfreunde erfüllt und hat sich komplett zurückgezogen aus dem Gazastreifen. Und was ist das Ergebnis? Gaza ist zur Raketenabschussrampe geworden. Und Israel hat auch kein palästinensisches Staatsgebiet besetzt. Die Gebiete sind umstritten bis heute. Es gab nie einen palästinensischen Staat in der Geschichte nicht. Und dass 1,5 Millionen Araber im jüdischen Kernstaat, also man spricht immer von den Grenzen von 67, aber falsch. Es geht, das ist im Grunde ist es die Waffenstillstandslinie von 1948. Dass also innerhalb der Waffenstillstandslinie von 1948 1,5 Millionen Araber leben, ist okay, aber in einem zukünftigen palästinensischen Staat darf offensichtlich kein einziger Jude leben, der muss judenfrei sein. Und das soll irgendwie okay sein. Stuttgarter Zeitung, aber es gibt da mehr Beispiele, ich habe jetzt dieses Beispiel, ja, Karikatur, da sieht man Netanyahu auf der Parkbank sitzen und er vergiftet Tauben, ne? Friedenstauben. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Also mit seiner Siedlungspolitik, Siedlungsbau, ne? Steht an der Giftflasche, vergiftet er den Frieden. Uraltes antisemitisches Bild, die Juden vergiften die Lebensmittel, weiter ist klar. Ja. Wir haben natürlich protestiert und so, aber die Redaktion der Stuttgarter Zeitung vermag darin auch nach mehrmaligem Anschreiben keinerlei Antisemitismus zu erkennen. Damit ist klar, dass solche Karikaturen auch in Zukunft erscheinen werden und nicht nur in der Stuttgarter Zeitung ist klar. Vollkommen unvorstellbar, dass da eine Karikatur erscheinen würde, wo zum Beispiel Abbas auf der Bank sitzt und die Nahostfriedenstaube vergiftet mit seiner Weigerung, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Vollkommen unvorstellbar, weil das wäre nicht die antisemitische Metapher, die bedient werden soll. Aber Israel hat doch das Land der Palästinenser geraubt und dann sieht man ja immer die verschiedenen Landkarten und dann mit diesen Landkarten ist doch dann alles klar, muss man gar nicht mehr lange reden. Na, ich habe auch Landkarten und die kennen leider sehr wenige. Also das ist Palästina. Es gab keinen Staat Palästina. Es gab das Osmanische Reich und es gab den Landstrich Palästina über Jahrhunderte in diesem Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich war im Ersten Weltkrieg verbündet mit Deutschland und Österreich-Ungarn. Und die Briten haben den im Landstrich Palästina ansässigen Arabern und den dort ansässigen Juden versprochen. Hört mal zu, wenn ihr mit uns gegen die Mittelmächte kämpft, gegen das Osmanische Reich, dann kriegt ihr von uns, wir sorgen dafür, nach dem Krieg einen Staat. Die Araber kriegen einen Staat und die Juden kriegen einen Staat. Und man weiß, wie der Krieg ausgegangen ist. Das wurde dann auch aufgeteilt. Syrien haben die Franzosen gekriegt und die Briten hatten eben dieses Gebiet vom Völkerbund, Vorgänger der UNO, dann übertragen bekommen. Das war das britische Mandat von Palästina. Ein Gebiet, das die heutigen Staaten Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien umfasst. Das ist Palästina, 1920. Und 1923 machen die Briten ihr Versprechen an die Araber wahr. Es wird ein arabischer Staat in Palästina gegründet. Der heißt Transjordanien. Und zwar ein judenfreier arabischer Staat. Denn auf Geheiß der britischen Mandatsmacht müssen sämtliche Juden aus diesem Transjordanien verschwinden. Entweder in das übrig gebliebene Cisjordanien oder irgendwohin in die Welt. Das heißt, es gibt seit 91 Jahren gibt es einen judenfreien arabischen Staat in Palästina und zwar auf 78% der Fläche. Da weiß keiner. Und zusätzlich könnte es seit 1948 auf dem Gebiet des verbliebenen Cisjordanien diesen arabischen Staat noch zusätzlich geben. Nämlich den, der hier orange eingetragen ist. Das war der UNO-Teilungsplan von 1947. Das Grüne wird jüdisch, das Orange wird arabisch-palästinensisch und das Gebiet um Jerusalem gibt eine besondere Verwaltungszone. Die Juden haben den Plan angenommen mit viel Bauchweh und die arabischen Staaten haben gesagt, nee, wir treiben die Juden ins Meer und man weiß, wie es ausging. Israel ist das Problem, Palästina ist die Lösung. Da schwingt eben die Vorstellung, da hört man die Vorstellung richtig raus, der Jude ist das Problem. Wenn es den Juden nicht gäbe, dann gäbe es Frieden. Man kann es nicht oft genug sagen, sich die Situation, in der Israel ist, zu vergegenwärtigen, muss man halt auch die Gegner studieren. so wie man den Hitler verstehen, auch studieren muss in gewisser Weise, und ich kann es nur empfehlen, um den Nationalsozialismus besser zu verstehen, so muss man auch die heutigen Antisemiten auch studieren. Und die Hamas ist ja nur ein Beispiel, sie ist bei weitem nicht der gefährlichste Gegner von Israel. Also das iranische Regime hat noch eine ganz andere Größenordnung. Und auch dort bei den führenden Leuten hat man im Grunde dieselbe Ideologie. Das ist jetzt zitiert nach Wikipedia. Charta der Hamas, also das Grundgesetz, der politische Orientierungsrahmen der Hamas. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Medien. Sie lenken Revolutionen, bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören, stünden hinter beiden Weltkriegen, seien Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen. Dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Also das ist ja keine Kritik an israelischer Politik oder was, sondern das ist blanker Antisemitismus. Da ist das ganze, der ganze antisemitische Vernichtungswahn drin in diesen Sätzen. Da habe ich noch eine letzte Literaturempfehlung aus diesem Metier. Das ist das politische Testament von Hitler. 50 Seiten, auch PDF im Netz, schnell zu erreichen, muss man auch lesen. Da sitzt er in seinem Bunker in Berlin und schreibt mit letzter Tinte seine allerletzten Worte an sein Volk. Ja, und das sind wirklich die allerletzten Worte, weil am Tag drauf gibt er sich dann den Schuss. Ja. Und da, das ist nochmal sein Vermächtnis. Und die letzten Sätze dieser allerletzten Worte des Führers an sein Volk, die lauten so: Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass, wenn die Völker Europas wieder nur als, Achtung, Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, dass der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist, das Judentum. Das sind die letzten Worte des Führers. Und wenn man das mit der Hamas vergleicht, dann versteht man die Lage Israels. Also der Antizionismus ist die Übertragung des Ressentiments gegen die Juden auf jüdische Staatlichkeit und Israel. Und er tritt eben seit der Shoah überwiegend in der Form des Antizionismus auf. Aber stopp, das stimmt doch alles gar nicht. Weil Antizionismus ist noch was vollkommen anderes als Antisemitismus. Naja, habe so meine, ist eine weit verbreitete Meinung, ich habe so meine Zweifel. Denn es gibt einen Antizionismus vor Israel. Der Johann Gottlob Fichte, der vorhin die Deutschen, der uns begegnet ist, vorhin das deutsche Urvolk, die Deutschen sind berufen zur Wiedergewähr in der Welt, der hat auch eine Meinung über die Juden. Fast durch alle Länder Europas verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, 1800, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob es deren gab oder gibt. Ich will es glauben, sobald ich sie sehe. Nur verkaufe man mir bitte nicht schönen Schein. Für Realität macht er sich lustig. Also lange, lange bevor es den Staat Israel gibt, ist da schon klar, dass es einen feindseligen Staat gibt, der ständig Kriege führt gegen die Länder Europas. Und das sind die Juden. Immanuel Kant, 1794. Gott hat dem Judentum auferlegt, nur ein politisches, nicht ein ethisches gemeines Wesen gründen zu können. Der jüdische Staat war immer, ist immer und wird immer ein uneigentlicher Staat sein, bloß politisch verfasst, ohne Befähigung zu einer moralischen Disposition. Die jüdische Nation ist keine genuine, sie ist eine Nation von lauter Kaufleuten, bar jeglicher Form der bürgerlichen Ehre. Das heißt, zum Antisemitismus hat immer schon konstitutiv die Vorstellung gehört, dass Juden natürlich auch keinen Staat machen können, beziehungsweise wenn sie einen Staat machen, ist es ein besonders kriegerischer, besonders unmoralischer, unethischer Staat. Antizionismus gehört schon lange vor Israel zum Antisemitismus dazu. Judentum ist organisiertes Verbrechertum. Hier, man sieht es an der Grafik, 20er Jahre, hat einer im Netz verbreitet, Hannes schrieb, Februar 2007, so sehe ich die Juden. Israel heißt, also hier steht noch nicht mal, Israel begeht Völkermord, das wäre ja schon irrsinnig genug, aber hier steht, Israel heißt Völkermord. Ja? Israel ist gleich Völkermord. Wir sind da in Stuttgart gesegnet mit so einem besonders rührigen Palästina-Komitee, das sich vermeintlich für die Menschen, für die Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzt. Und die demonstrieren dann auch bei Stuttgart 21 Demonstrationen mit, ich hoffe, man kann es einigermaßen etwas unscharf, also auf dem Transparent steht, schmutziger Immobilienprofit, nicht nur in Stuttgart. Deutsche Bahn profitiert vom israelischen Landraub in Palästina. Also so kann man verbinden, Stuttgart, man muss ja immer verbinden, ja, das Leid des palästinensischen Volkes mit dem Leid der Stuttgarter verbinden. Also da ist im Grunde das antisemitische Bild drin von den schmutzigen Immobilienspekulanten, die eben in der Stuttgart 21 Protestbewegung eine ganz starke Rolle spielen. Ja. Die profitieren vom Räuber Israel. Das ist eine Karikatur jetzt aus dem Iran. Ja, nochmal diesen regressiven Antikapitalismus, diesen Antisemitismus miteinander sehr schön in Anführungszeichen verbindet. Also eine Kombination aus der Klagemauer und aus der Wall Street. Und man sieht, die Juden beten es an, vorhin der Geldsack, der zum König des Geldes werden, wenn man betet an. Und um es ganz deutlich zu machen, es sind sowohl religiöse als auch säkulare Juden. Süddeutsche Zeitung letztes Jahr, die ein Bild missbraucht hat, Israel praktisch als gieriges Monster darzustellen, das von uns, die Dame im Vordergrund, die dieses gierige Monster bedienen muss, das ist Deutschland, ne, bedient werden muss. Aber auch die Redaktion des Süddeutschen hat keinen Antisemitismus erkannt. Also Zionismus ist Notwehr. Wenn man den Herzl mal liest, den Judenstaat, der sagt, wir haben es ja versucht und auch Mitte 19. Jahrhundert die Judenemanzipation, aber dann wieder die Pogrome, es klappt halt nicht und wir müssen halt nun nachziehen mit dem Nationalstaat. Als Antwort, ja, wir müssen halt irgendwo die Mehrheit sein. Der verstorbene ehemalige Vorsitzende des Zentralrats, der Juden Paul Spiegel, hat es ja auch auf die griffige Formulierung gebracht, Israel galt und gilt als eine Art Lebensversicherung, falls sich in Deutschland oder anderswo wieder Juden zur Flucht gezwungen sehen oder das Gefühl der Bedrohung übermächtig wird. Ja, Israel ist ein Staat mit all dem Unsympathischen, was Staaten an sich haben, und Israel ist bis an die Zähne bewaffnet, weil wenn es das nicht wäre, gäbe es es schon lange nicht mehr. Ja? Aber es ist Notwehr. Und deswegen wird nie Israel verstehen, wer den Antisemitismus nicht versteht. Und nachdem die allermeisten Leute in Deutschland zwar wissen, dass Antisemitismus bäh ist, aber nicht wirklich wissen, was Antisemitismus ist, verstehen die allermeisten Menschen halt auch nicht, was Israel ist. Aber man muss die Antisemiten halt sehr ernst nehmen und sie hindern an der Verwirklichung ihrer Pläne. Ja, und das ist eben nun mal die Lehre aus der Geschichte. Wenn Israel denjenigen, die es vernichten wollen, nicht militärisch überlegen wäre, dann wäre es am Ende. Und genau das will man halt nicht zur Kenntnis nehmen. Also das hat die Golda Meir schon von langem gesagt. Wenn die Araber einen Krieg verloren, haben sie einen Krieg verloren. Wenn Israel einen Krieg verliert, ist es nicht mehr existent. Das ist die Situation des jüdischen Staates. Und der Hammer ist ja, was hat denn die deutsche Volksgemeinschaft bewiesen, jetzt so im Rückblick? Und wenn mal andere Antisemiten so mal gucken, wie war denn das jetzt da mit den Deutschen und so weiter, und was wurde denn aus ihnen? Ja? Also die haben doch bewiesen, dass man 6 Millionen Juden umbringen kann und nicht dafür bestraft wird. Ja? Das ist doch irgendwie attraktiv. Ja? Also zumindest ist es für Nachahmer doch interessant. Ne? Ist doch interessant. Also hier die Hisbollah, die sich auch noch diese nette Grußform ausgedacht hat. Aber man darf ja Israel nicht kritisieren. Wenn man Israel kritisiert, ist man doch ein Antisemit. Ja? Da wird man ja sozusagen mit der Keule platt gemacht. Überhaupt der Begriff Israel-Kritik schon, ne? Wer kennt jemand eine Dänemark-Kritik, eine Brasilien-Kritik, eine Indien-Kritik, eine Liechtenstein-Kritik? Ja? Das gibt es natürlich nicht. Also das Bedürfnis, ein Substantiv zu bilden aus dem Staatsnamen, aus dem Namen eines Landes und Kritik, gibt es offenbar nur bei einem Land. Und das verrät eigentlich schon sehr viel. Allein der Begriff, das Wort Israel-Kritik verrät schon viel. Was ist eigentlich der Knackpunkt bei dem Ganzen? Warum läuft das so verquer in den Köpfen? Warum ist der Nationalsozialismus und der Antisemitismus so unverstanden? Das hat was damit zu tun, ich habe es ja einleitend als These genannt, dass Kapital und Kapitalismus nicht verstanden ist. Das wird jetzt, dazu muss man sehr viel sagen, und das wird jetzt naturgemäß auch sehr kurz, und ich kann es nur anreißen. Ein paar Gedanken dazu. Ein ganz zentrales Element im Denken von Karl Marx, das die meisten Marxisten nie verstanden haben, ist eben dieser Warenfetischismus. Und Karl Marx fängt ja nicht mit der Arbeiterklasse oder mit dem Sozialismus oder irgendwas an, sondern er sagt übrigens ganz wenig, kluger Kerl, ne? Sein Buch heißt nicht der Sozialismus oder der Kommunismus, sein Buch heißt das Kapital, und er analysiert die Verhältnisse des Kapitals. Also er untersucht das, was die Ware eigentlich für ein geheimnisvolles Ding ist, und dass in der Ware gesellschaftliche Verhältnisse drinstecken, die von den Menschen aber gar nicht erkannt werden als gesellschaftliche Verhältnisse, sondern als Natur wahrgenommen werden. Ihre eigene gesellschaftliche Bewegung, also die Bewegung der Menschen, ihre eigene gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Ja, wir müssen doch immer kaufen und verkaufen. Wir müssen doch unsere Arbeit, also das ist doch Natur. Ja? Marx enthüllt das, dieses Denken als Fetisch. Deswegen ist das allererste natürlich mal diesen Warenfetisch zu verstehen. Also Kapital ist, und das ist ganz wichtig, Kapital ist nicht, da ist das böse Kapital und hier sind wir die Guten, sondern Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das uns alle einschließt. Wir sind Teil dieses Kapitalverhältnisses. Es ist im Unterschied zu allen vorgängigen Herrschaftsformen eine nicht personale Herrschaft. Es ist die Herrschaft eines abstrakten Begriffs, nämlich des Werts, des sich selbst verwertenden Werts. Kapital ist letztendlich Arbeit und es ist Krise. Ich rede auch gerne nicht vom Kapitalismus, sondern vom Kapitalismus, bewusst vom Kapitalismus, weil wenn man alle, oder am Anfang haben die Umfrage gesehen, sehr viele sind gegen den Kapitalismus, aber gegen Kapital ist man schon gar nicht, ja, oder man, aber wenn man gegen den Kapitalismus ist, müsste man wenigstens ein Gefühl dafür haben, für dieses Ding, das diesem Ismus eigentlich den Namen gibt. Also was ist Kapital überhaupt? Dieser Kapitalismus funktioniert nie ohne Spekulation, und zwar von Anfang an rein logisch, nicht erst mit Finanzkapital und dann irgendwelche Spekulanten, sondern schon rein logisch, kann er gar nicht anders funktionieren. Weil wir sind alle Warenverkäufer und Käufer. Wir müssen kaufen und verkaufen. Wir müssen sehen, dass der Arbeitsmarkt unsere wahre Arbeitskraft irgendwie abnimmt. Und was müssen Käufer, Verkäufer machen? Müssen natürlich spekulieren auf den Markt, auf den Preis. Was mache ich denn, wenn ich beim Aldi einkaufen gehe? Das mache ich natürlich, ist auch eine Frage vom Geld, das ist doch klar. Ja. Ich spekuliere darauf, dass ich für mein Geld, ja, möglichst viel kriege. Ich muss darauf spekulieren. Und jeder Kredit, den mir die Bank gibt, oder auch nicht, ist ja Spekulation. Also, Kreditum, lateinisch, das Geglaubte. Wenn mir die Bank einen Kredit gibt, dann glaubt sie, dass ich ihr das zurückzahle. Und mit Zins natürlich, weil der Zins ist der Preis, der wahre Kredit. Und in einer Welt, in der alles einen Preis hat, hat natürlich auch der Kredit einen Preis. Das ist nur, es gibt ja so idiotische Vorstellungen, man müsse den Zins abschaffen und dann wäre alles gut. Ja. Also, Zins gehört organisch, sondern Zins ist der Preis des Kapitals. Also, auch jede Bank, jeder Kredit ist schon die Spekulation darauf, dass ich es irgendwann zurückkriege. Und ganz entscheidend zu verstehen ist, dass Kapitalismus eben nicht auf Betrug beruht. Natürlich ist die Welt voller Betrug und es gibt jede Menge Betrug. Aber der Witz ist, wenn man den Kapitalismus sozusagen gedanklich unter eine Käseglocke setzt und ihn nach seiner eigenen Gesetzmäßigkeit vor sich hin prozessieren lässt, dann produziert er Ausbeutung, Elend und Krise ohne Betrug. Sondern weil er so irre angelegt ist. Die Logik der Warenproduktion ist das Problem. Um es nochmal zu verdeutlichen, was passiert denn jetzt, wenn meine wahre Arbeitskraft irgendwie keinen Abnehmer mehr auf dem Markt findet? Weil, und das ist ja massenweise der Fall, weil ein Computer halt sie besser und billiger macht. Naja, dann bin ich nicht mehr relevant, dann bin ich überflüssig. Also für dieses System, in dem man sich nur verkaufen und kaufen muss, in dem der Wert regiert. Also kein Mensch ist überflüssig von einem humanistischen Standpunkt aus, klar. Aber von dem Standpunkt der Logik dieses Systems aus, bin ich vollkommen überflüssig, weil ein Computer macht es besser. Und da kann ich nur froh sein, wenn ich noch Hartz IV kriege. Das ist noch irgendwie ein gewisser Systemverstoß. Oder an diesem Fetisch Wachstum. An diesem Fetisch Wachstum hängt die ganze Gesellschaft. Und wenn das Wachstum nicht mehr funktioniert, dann jammern alle. Aber buchstäblich alle jammern. Und sie jammern nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie klug sind. Weil sie alle ihre Interessen richtig durchdenken und zu dem Schluss kommen, es ist schlimm, dass es kein Wachstum mehr gibt. Ja? Der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Gewinne nicht mehr so laufen, weil es mit den Gewinnen, die Gewinne brechen ein. Ja? Die IG Metall jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politiker, ganz egal welche Partei, jammern alle, weil die Steuern ausbleiben. Und alle haben recht. Alle haben recht. Das heißt, wenn Kapital nicht wächst, gerät die ganze Gesellschaft in die Krise. Kapital ist nicht irgendwas da oben. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteile wir sind. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.